diejenigen, die über Allah streiten, nachdem auf ihn gehört worden ist, deren Beweisgrundlage wird bei ihrem Herrn widerlegt, auf ihnen liegt Zorn, und für sie wird es strenge Strafe geben.